Man weiß nicht die Stund, wann der Meister wird kommen, doch Zeichen tun kund, dass die Zeit ist der Frommen. Wenn wieder erscheint, den der Himmel genommen, doch man weiß nicht die Stund. Ja, er kommt, lasst uns wachen und beten. Ja, er kommt, Halleluja, Halleluja, in den Wolken er kommt. In der Kraft seines Vaters, doch man weiß nicht die Stund. Den Weisen scheint Licht zu dem Heil ihrer Seele, die Prophetie spricht, auf dass niemand verfehle, der weltende Ort. Was du werden willst, wähle, niemand weiß, wann's geschieht. Ja, er kommt, lasst uns wachen und beten. Ja, er kommt, Halleluja, Halleluja, in den Wolken er kommt, in der Kraft seines Vaters. Doch man weiß nicht die Stund. Drum wacht mit Gebet, lass die Lampen hell brennen und wirkt früh und spät, euren Herrn zu bekennen, dass wenn er einst kommt, er auch euch sein wird nennen. Kommt er früh oder spät? Ja, er kommt, lasst uns wachen und beten. Ja, er kommt, Halleluja, Halleluja, in den Wolken er kommt, in der Kraft seines Vaters, doch man